Nummer 3. Der Passagier Fernando Ruiz, gebucht auf den Flug LH822 nach Madrid, wird zum Gate A17 gebeten. Herr Fernando Ruiz, bitte kommen Sie sofort zu Gate A17. Der Check-in schließt in wenigen Minuten.